Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach ja, es ist heute ein richtiges Scheißwetter. Ich glaube, es ist die ganze Zeit am Regnen. Und kaum bin ich live. So, wenn links alles klappt, dann möchte ich gerne morgen nach dreijähriger Ruhepause gerne wieder zum Fitness gehen und fahren mit dem Fahrrad. Hab ja mein neues Fahrrad bekommen und so. Und aber es schaut ein bisschen. Naja, ich hoffe ja nicht, dass es den ganzen Tag regnet, ne? Weil, ich möchte ja nur trocken da ankommen. Mehr möchte ich ja nicht. So, jetzt muss ich mir mal einmal live die Nase putzen. Und, ja, ich möchte ja nur in die Sauna und Sonnenbank. Eine Stunde auf dem Stepper oder aufs Laufband, eins von beiden. Aber keine Ahnung, ich glaube, ich werde da tot vom Laufband oder vom Stepper fallen. Keine Ahnung, ob ich das eine Stunde schaffe, also nach 3 Jahren Ruhepause. Ich bin schon zufrieden, wenn das eine halbe Stunde klappen würde, sollte. Hab jetzt erstmal alles gewaschen und Saunatücher und nehme ich immer 2 Stück mit, weil wenn ich dann Sauna gehe, oder sag, wenn ich in die Sauna gehe, dann mindestens 3 Gänge, wenn nicht sogar 4. Und ich hoffe, ich halte das aus. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Also, ich muss ja erstmal ankommen und ich hoffe mal, dass sie die Zeit nicht geändert haben. Weil es ist Mittwochsdarmsauna und gewesen. Und Moment mal ganz kurz. Mal ein bisschen rumfummeln hier. Es war früher Mittwochsdarmsauna. Ich weiß jetzt nicht, ob die das in den 3 Jahren geändert haben. Und in Petersfehn war, glaube ich, montags in dem anderen Studio von Benefit und deshalb, ich kann es nicht sagen. Also ich muss erstmal heil ankommen. Und muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Also 3 Jahre ist schon eine lange Zeit. Und das dauert bestimmt ein paar Wochen, bis ich wieder auf meinem, oder Monate, bis ich wieder auf meinem Niveau bin, wo ich mal war. Und naja, ich bin ja eigentlich einer. Ja, der sich nicht mehr so wohl in der Öffentlichkeit fühlt und ja, deshalb ich muss gucken und ja, erstmal wieder dran gewöhnen, unter Menschen zu gehen und weil ich bin ja schon ein ganz schüchterner Kerl und das stimmt wirklich. Ich hoffe nur, dass ich meiner Ex nicht immer im Weg laufe. Da. Aber bei meinem Pech wird sie auch da sein. Obwohl wir haben gerade Ferien, deshalb ich kann das nicht einschätzen, was die lebenswerte Ex so macht. Ne? Da stellen wir uns mal ganz dumm und dann gucken wir mal, was dann so morgen so dann los ist. Ne? Falls ich dann zum Training komme, je nachdem, wie das Wetter ist. Ne? So, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, ich habe schon wieder einen Genanfall und irgendwie alles sehr deprimierend. Und ich hoffe morgen, dass das Wetter einigermaßen trocken ist. Ich sage, Hauptsache, ich komme trocken da an. Wenn ich dann nass zurückfahre, ist mir das eigentlich schnurzpiep egal. Hauptsache nur, ich komme trocken da an und mit dem Bus hinfahren. Und das ist mir dann alles zu umständlich. Also wenn, möchte ich schon gerne mit dem Fahrrad durchfahren. Genau. Und ich peile mal so an. Ja, 9 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange habe ich denn da mit dem Fahrrad hingebraucht. Ich glaube eine halbe Stunde oder so. Ah, wenn ich. Ich fahre ja gemütlich, ich gebe ja kein Gas, ne? Nur dass ich so spätestens um 10 Uhr da bin und alles richtig deprimierend. Naja, schauen wir mal. So, thank you for listening, thank you for watching. Das wird gleich auf meinem Podcast auf. Ich habe nämlich jetzt die Möglichkeit gefunden, ohne irgendwelche über Umwege hier das als MP3 runterzuladen. Ich speichere das Video, habe da eine Seite gefunden, die wandelt das Video als MP3 um und dann kann ich das direkt auf Spotify hochladen. Genau. So, thank you for listening, thank you for watching, have a nice day. Bleibt mir gewogen, ne? In diesem Sinne wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.